Bevölkerung eines ganzen Volkes durchgesetzt mit der und Gewalt zum Zweck der eigenen Machterhaltung. Macht diese Mörderbande vor nichts halt. Imperialisten, Mörder und Sadisten, Terroristen, Israel, Kriegstreiber und Völkerfeinde. Ihr wisst, wen ich meine, Israel. Auf andere Völker mit dem Finger zeigen und schein heilig nach der Menschlichkeit geschrien. So waren sie immer und so wird es bleiben. Denn Heuchelei ist ihre Staatsdoktrin. Die Menschenrechte treten sie mit Füßen unter den Augen der Weltöffentlichkeit. Denn in ihrer exklusiven Rolle als Opfer gibt es kein Verbrechen, das man ihnen nicht verzeiht. Imperialisten, Mörder und Sadisten, Terroristen, Israel, Kriegstreiber und Völkerfeinde. Ihr wisst, wen ich meine, Israel. Das eigentliche Problem liegt bei den Israelis. Es liegt darin, dass dort der Frieden nicht gewollt ist, der Friedensprozess nicht eingeleitet worden ist und wir hier eine Macht haben, die trotz Waffenstillstand in den letzten Monaten die Menschen hat nahezu verhungern lassen. Wir haben doch wiederholt erlebt, wie das ist, wenn Israelis in Ortschaften eindringen oder in Flüchtlingslager. Das ist ein brutales Unternehmen. Stellen Sie sich Gaza einmal vor, die Bilder sind ja häufig genug gezeigt worden in den letzten Stunden. Wenn die Panzer dort eindringen, verängstigte Soldaten bedrängt werden, es wird geschossen, die Panzer zermalmen die Menschen, sie zermalmen die Häuser. Das ist das Szenario, wovon wir ausgehen müssen. Israel!